Das Jahr 2007. Klimakatastrophe lautet das Wort des Jahres. Und dieses Thema beherrscht auch die öffentliche Diskussion. Nachdem der Weltklimarat im Februar seinen Sachstandsbericht über die zu erwartenden Veränderungen veröffentlicht hat, widmen sich die Medien wochenlang Fragen wie: Nutzen Energiesparlampen? Lohnt sich für mein Auto die Umstellung auf Biosprit? Wie spare ich bei der Heizung? Angesichts explodierender Ölpreise und klimaschädigender Emissionen von Kohlekraftwerken drängt die Kernkraft wieder in den Fokus des Interesses auch der deutschen Politik. Allerdings leidet ihr Image unter den Störfällen in den Kernkraftwerken Krümmel und Brunsbüttel. Wirtschaftlich ist 2007 ein gutes Jahr. Die Konjunktur ist robust, die Steuereinnahmen sprudeln und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steigt kräftig. Doch was die Löhne angeht, sehen die Gewerkschaften großen Nachholbedarf. Der monatelange Arbeitskampf zwischen der Deutschen Bahn AG und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, liefert einen Vorgeschmack auf die Härte künftiger Tarifauseinandersetzungen. Was sonst noch geschieht? Die Europäische Union wächst im 50. Jahr ihres Bestehens um Bulgarien und Rumänien. Zudem erweitert sich der Schengen-Raum um 9 EU-Staaten. Damit heißt es freie Fahrt durch 24 europäische Staaten von Lissabon bis Tallinn. Turbulenzen anderer Art erlebt die bayerische Regierungspartei CSU, in der die Ära des Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Edmund Stoiber nach über 13 Jahren zu Ende geht. Mehr als eine Randnotiz. Mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes erscheint der 7. und letzte Band der außerordentlich erfolgreichen Harry Potter-Reihe von Joanne K. Rowling. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.